Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Apartment. Es war nicht das erste Mal, dass ich einen Klienten auf dem Friedhof traf. Doch dieser lebte im Gegensatz zu den anderen noch. Er ging unruhig zwischen den Grabreihen hin und her. Ich sagte ihm, dass ich keine Lust hätte, um die Gräber zu joggen. Er schnaubte ungeduldig und setzte sich auf eine Parkbank. Außer uns war weit und breit niemand zu sehen. Kein Wunder bei dem unfreundlichen Wetter. Es geht um einen Toten. Darauf wäre ich nie gekommen. Der Tote liegt nicht hier auf dem Friedhof. Hat er eine Privatunterkunft gefunden? Er liegt genau genommen nirgends. Er sitzt. Interessant. Und Sie führen mich jetzt ins Reich der sitzenden Toten. Er sitzt in einem Stuhl in meinem Appartement. Jemand hat ihn erschossen. In Ihrem Appartement? Genau. Ich habe keine Ahnung, wie der Tote da hineingekommen ist. Und wer ist der Tote? Ich habe ihn nie zuvor gesehen. Das klingt alles ein bisschen seltsam. Sie haben nicht zufällig eine Flasche zu viel getrunken? Nein, ich bin nüchtern. Verdammt noch mal, der Tote muss weg. Los, kommen Sie, ich zeige Ihnen die Leiche. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass es nicht zu meinen Hobbys gehörte, Leichen aufzusuchen. Er überreichte mir daraufhin einen Umschlag, in dem ein paar blaue Scheine steckten. Ich nickte anerkennend und folgte ihm. Wir fuhren eine Stunde im Kreis herum, ehe der Mann einen Parkplatz in der Nähe seines Apartments gefunden hatte. Das Hochhaus war ein protziges Skelettbauwerk. Das fragliche Apartment lag im 12. Stock. Als wir oben ankamen, waren wir beide wieder ein wenig älter geworden. Glücklicherweise mussten wir nicht bis zu Oberst fahren. Wir wären sonst wohl als Greise angekommen. Der Tote saß tatsächlich im Stuhl. Er trug nur weiße Unterhosen. Jemand hatte ihm freundlicherweise die Augen geschlossen. Ich habe keine Ahnung, was er hier machte. Ich weiß auch nicht, weshalb er sich auszog. Und selbstverständlich wissen Sie auch nicht, weshalb er sich ausgerechnet hier erschießen ließ. Wir könnten ihn in den Bettüberwurf einwickeln. Was meinen Sie? Ich meine, dass ein paar Blaue etwas wenig sind, um eine Leiche zu entfernen. Wie viel möchten Sie? Ich möchte vor allem keine Scherereien mit der Polizei. Ist schlecht fürs Geschäft. Wenn Sie den Mann nicht kennen, haben Sie nichts zu befürchten. Und ob ich das habe? Ich bin im Gemeinderat. Kraft ist mein Name. Meine politische Karriere steht auf dem Spiel. Ich dachte, dass Privatdetektive unbescholtenen Bürgern helfen. Bei der Entsorgung von Leichen? Sind Sie übergeschnappt? Aber jemand muss mir helfen. Ich habe Putzmittel gekauft. Sehr gut, sehr gut. Das mit dem Privatdetektiv war keine gute Idee. Er wird uns die Polizei auf den Hals hetzen. Blödsinn. Detektive kann man kaufen. Wo haben Sie das denn gelesen? Er will bloß den Preis hochhandeln, Paps. Ist das Ihre Tochter? Nein, das ist Natalie. Natalie Kramer. Eine gute Bekannte. Verstehe. Das ist hier so etwas wie ein Liebesnest. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Gemeinderat auf Abwägen. Leiche verhindert Liebesspiel mit Callgirl. Ich bin keine Nutte. Ich mache das nur für Paps. Das interessiert Herrn Maloney nicht. Dann kann ich ja jetzt die Polizei anrufen. Nein, warten Sie. Versuchen Sie zuerst herauszufinden, wer dieser Mann war und wie er hier hereinkam. Das ist doch egal. Das ist es nicht. Vielleicht ist das ein fieser Trick meiner politischen Gegner. Heutzutage wird mit harten Bandagen gekämpft. Frau Kramer begann damit, alle Fingerabdrücke und andere Spuren zu beseitigen. Kraft schaute ihr dabei zu und versuchte, mich davon zu überzeugen, die Leiche doch noch zu entsorgen. Die Summen, die er nannte, klangen immer verführerischer. Ich blieb aber standhaft. Er griff sich ein Jackett, das an einem Kleiderhaken hing, und durchsuchte die Innentasche. Schließlich gab er mir die Brieftasche des Toten. Ich fand einige Visitenkarten und ein wenig Bargeld. Ich möchte nur, dass Sie sich erkundigen, wer der Mann war. Mehr nicht. Danach können Sie die Polizei verständigen. Und Sie machen sich mit Ihrer Kurtisane aus dem Staub. Ich bin keine Kurtisane. Schon gut, Natalie. Wir reden später darüber. Worüber willst du mit mir reden? Über uns. Unsere Zukunft. Lässt du dich jetzt doch scheiden? Das interessiert Herrn Maloney nicht. Überlassen Sie das ruhig mir, was mich interessiert und was nicht. Ich möchte nämlich keine feste Bindung. Aber Paps möchte, dass ich nur noch mit ihm knuddle. Aber er knuddelt ja auch noch mit seiner Frau. Jetzt hör endlich auf damit. Du kannst doch nicht übers Knuddeln reden, während hier eine halbnackte Leiche herumsitzt. Die Leiche stört mich nicht. Ich habe im Fernsehen schon Schlimmeres gesehen. Offenbar hatte sie sich regelmäßig die großen Samstagabendshows bei den Privatsendern angeschaut. Danach konnte einem tatsächlich kaum noch etwas erschüttern. Ich besuchte das Haus des toten Herrn Wagner. Frau Wagner war eine weißhaarige, drahtige Frau mit wachen Augen und etwas zittrigen Händen. Mein Mann? Den habe ich seit Tagen nicht mehr gesehen. Wir gehen uns aus dem Weg, so gut es geht. Er weiß genau, warum ich wütend auf ihn bin. Wissen Sie, was er vor 3 Wochen getan hat? Keine Ahnung. Der Nachbarin zugezwinkert. Er hat sich eine Übertretung zu Schulden kommen lassen. Aha. Und wen oder was hat er übertreten? Er hat die Asche seiner Zigarre auf den Teppich geschnippt. Auwei! So, seither rede ich nicht mehr mit ihm. Ist doch gerechtfertigt, oder? Ich weiß nicht, was die Höchststrafe für ein solches Vergehen ist. Vielleicht müssten Sie dazu einen Anwalt beiziehen. Wissen Sie, ein Mindestmaß an gegenseitiger Achtung muss einfach sein. Auch wenn man sich nicht mehr mag. Schließlich leben wir noch zusammen. Ich hätte Sie am liebsten gefragt, ob Ihr Mann öfters in Unterhosen fremde Apartments aufsucht, um sich dann erschießen zu lassen. Es aber bleiben. Bei der Polizei hatte man keine besonders große Freude an meinem Angebot, das Apartment im 12. Stock aufzusuchen. Wir taten es dennoch. Und es kam, wie es kommen musste. Eine Leiche, sagten Sie, Maloney. In der Unterhose, sitzend. Sehe ich aber weder eine Unterhose noch eine Leiche. Und der Stuhl sieht so aus, als habe noch nie jemand darauf gesessen. Da ist ja noch der Plastik dran. Der wurde natürlich vertauscht. Und die Leiche hat man die auch vertauscht. Der Mann hieß Wagner. Ich habe seine Visitenkarte. Toll, Maloney. Ein ganz neues Zeitalter ist angebrochen. Die Leichen verteilen Visitenkarten. Hat er die aus der Unterhose gezogen? Ich verzichtete darauf, nach dem Jackett zu suchen. Kraft und seine Freundin hatten ganze Arbeit geleistet. In dem Apartment roch es nach einem mittleren Putzinstitut. Kein Fingerabdruck hatte die Reinigungsaktion überlebt. Dessen war ich mir sicher. Und wenn ich Pech hatte, waren Kraft und Frau Kramer bereits mit einer Rakete unterwegs in eine andere Galaxie. Politikern ist alles zuzutrauen. Ich ging mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch zu meinem Klienten. Er arbeitete als Importeur von Autoersatzteilen im Norden der Stadt. Er hielt mir feierlich eine spezielle Radmutter unter die Nase und freute sich mit seiner Mitarbeiterin über mein Kommen. Gerade eben habe ich Frau Meyer-Hans die Geschichte von dem Toten erzählt. Und das finden Sie zum Totlachen. Ja, war doch alles nur ein Scherz. Ich mag solche Scherze. Und Sie sind darauf hereingefallen. Ein Toter in der Unterhose. Sitzend. Ist das nicht komisch? Das ist wirklich umwerfend komisch. Mein Chef hat immer so tolle Ideen. Und woher kennen Sie Herrn Wagner, der den Toten mit dem Loch im Kopf gespielt hat? Eine hervorragende schauspielerische Leistung hätte ich dem Kerl nicht zugetraut. Aber er sagte, ich werde die beste Leiche aller Zeiten sein. Selbst Klaus Maria Brandauer würde, verzeihen Sie mir den Vergleich, vor Neid totenblass werden. Und diesen Unsinn soll ich Ihnen glauben? Ja, fragen Sie die Meyer-Hans, sie kennt mich. Sie arbeitet seit 10 Jahren für mich. Ist das nicht ein typischer Scherz Ihres Chefs, Meyer-Hans? Wie schon sagte, mein Chef ist so, er hat einen ausgesprochenen Sinn für den Unsinn. Ich glaubte den beiden kein Wort. Vor dem Haus wartete ich, bis Frau Meierhans Feierabend hatte. Ich folgte ihr bis zu ihrem Wagen und stellte sie zur Rede. Wollen Sie mich einschüchtern? Nicht doch. Ich möchte bloß wissen, was Ihnen Ihr Chef bezahlt für die speziellen Dienste, die Sie ihm erweisen. Was für spezielle Dienste? Zum Beispiel als Märchentante. Bezahlt er gut? Ja, die Frage müsste doch lauten, bezahlen Sie besser? Das klingt schon besser. Was wissen Sie? Möchten Sie meinen Kontostand wissen? Glaubt er tatsächlich, er kommt damit durch? Eine Leiche verschwinden lassen und dann alles als Scherz darstellen. Na ja, mich hat er jedenfalls überzeugt. Ich glaube nicht, dass Ihre Version überzeugender ist. Eine so überzeugende Version könnten Sie sich nicht leisten. Da hatte sie vermutlich sogar recht. Leute wie Kraft hatten einige sehr überzeugende Argumente auf dem Konto. Da konnte unser Eins nicht mithalten. Ich benutzte deshalb mein eigenes Betriebskapital. Es bestand aus ein paar grauen Zellen und relativ neuem, stabilem Schuhwerk. Beides führte mich zum Haus des Ehepaars Wagner. Dort traf ich auf zwei Frauen, die im Wintergarten Karten legten. Ich staunte nicht schlecht. Das ist Frau Kramer. Sie hat im oberen Stockwerk zwei Zimmer gemietet. Soll ich gehen? Bleiben Sie ruhig. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Sie kennen sich? Flüchtig. Apropos flüchtig. Haben Sie schon etwas von Ihrem Mann gehört, Frau Wagner? Meinem Mann? Nein. Ich vermisse ihn nicht. Er mich vermutlich auch nicht. So ist das Leben. Wussten Sie, dass er manchmal als Schauspieler brilliert? Paul auf der Bühne? Das ist lächerlich. Er konnte nicht einmal mir etwas vorspielen. Nicht die tragenden, dafür aber die sitzenden Rollen soll er sehr gut beherrschen. Ich habe noch zu tun. Ich muss mich umziehen. Wir sehen uns später noch, Frau Wagner. Tschüss. Schade, jetzt wo es so gemütlich ist. Glauben Sie auch an die Karten, Herr Maloney? Prinzipiell nur an Fahrkarten. Und auch nur, wenn sie noch gültig sind. Ich glaube nicht unbedingt an das, was man in den Karten lesen kann. Aber es ist amüsanter als Fernsehen, finden Sie nicht? Frau Kramer verließ uns überstürzt. Ich verabschiedete mich auch bald und besuchte die schöne Frau Kramer in ihren gemieteten zwei Zimmern. Sie bebte vor Begeisterung über meinen Auftritt. Sie sind dumm, Maloney. Es läuft alles hervorragend. Wir haben es wunderbar im Griff. Es war ein Fehler, Sie um Hilfe zu bitten. Wir hätten von Beginn weg alles selber in die Hand nehmen sollen. Kraft ist reich und großzügig. Was glauben Sie, weshalb ich mich einmal in der Woche in seinem Apartment um ihn kümmere? Ich will raus aus der Stadt. Er wird mir das ermöglichen. Haben Sie ihm die Leiche ins Zimmer bestellt? Ach, das spielt doch keine Rolle. Alles ist längst auf dem richtigen Weg. Niemand wird uns etwas anhaben können. Die Polizei nicht und Sie nicht. Seien Sie vernünftig. Kraft wird sich erkenntlich zeigen. Und wenn Sie wollen, würde auch ich mich erkenntlich zeigen. Bevor Sie mir Ihre Unterwäsche präsentieren, schlage ich vor, wir gehen gemeinsam zur Polizei und plaudern dort ein wenig über den verstorbenen Herrn Wagner. Mich würde es brennend interessieren, wer ihm die Kugel verpasst hat. Niemand. Herr Wagner hat für uns eine Leiche gespielt. Herr Kraft und ich mögen solche Spiele. Es erregt uns irgendwie. Ich hätte ihr am liebsten den Hals umgedreht, aber meine gute Erziehung bzw. ein paar mir bestens vertraute Paragraphen sprachen entschieden dagegen. Da ich schon mieser Laune war, beschloss ich, dies auszunutzen und dem Polizeipräsidium einen Besuch abzustatten. Ich gebe es ungern zu, Maloney, aber an der Geschichte mit dem Toten scheint doch etwas dran zu sein. Nur nicht so zurückhaltend. Sagen Sie ruhig, dass Sie wieder einmal voll in den Fettnapf getreten sind. Üble Sache, Maloney. Paul Wagner wurde auf den Gleisen liegend in einem Tunnel aufgefunden. In den Unterhosen? Nein, vollständig bekleidet. Aber mit einem Loch im Kopf. Erschossen. Offenbar wollten die Täter mit einem Euro-City Hackfleisch aus der Leiche machen. Unterhaltsarbeiten und ein Stromausfall haben das verhindert. Es gab also doch noch so etwas wie schicksalshafte Gerechtigkeit. Der Polizist befragte mich noch einmal eingehend zu meinen Erlebnissen in dem hübschen Apartment und notierte sich umständlich Namen und Fakten auf einem mit dünnen Linien versehenen Notizblock. Ich überlegte derweil, wer wohl dem Toten die Kugel verpasst hatte. Frau Wagner war nicht sehr traurig, dafür umso schockierter, dass ihr Mann auf solch brutale Weise ums Leben gekommen war. Schließlich hatte er das nicht verdient, auch wenn sie ihn nicht ausstehen konnte. Wer rechnet auch mit so etwas? Erschossen in einem Eisenbahntunnel! Dabei hasste es mein Mann, mit der Bahn zu reisen. Das haben die Mörder wahrscheinlich nicht gewusst. Wurde er überfallen? Um ehrlich zu sein, ihr Mann starb nicht in dem Tunnel. Er starb in einem Apartment. Und er war praktisch nackt, als er erschossen wurde. Paul? Nackt? Aber er trug doch immer Pyjamas. Ihre Untermieterin, Frau Kramer, hat etwas mit dem Mord an ihrem Mann zu tun. Oh, das ist lächerlich. Frau Kramer und Mord. Sie sind ja schlimmer als eine Jahresausgabe einer Boulevardzeitung. Gleich werden Sie noch behaupten, dass mein Mann mit der Mafia zu tun hatte. Nicht mit der Mafia, aber mit einem Gemeinderat. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Paul interessierte sich nicht für Politik. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Paul in Unterhosen erschossen. Unvorstellbar. Offenbar konnte sich Frau Wagner nicht mit diesem Gedanken anfreunden. Ich klopfte bei Frau Kramer, doch es öffnete niemand. Auf dem Weg in mein Büro wollte mir ein junger Mann in tadellosem Anzug den Weltuntergang verkünden. Er lud mich zu einem Filmabend ein. Ich gab mich ihm als Abgesandter der Raumpatrouille Orion zu erkennen und erzählte ihm, dass nur Leute wie Dietmar Schönherr üble Fernsehserien und den darauffolgenden Weltuntergang überleben. In meinem Büro erwartete mich Frau Meierhans, die engste Vertraute des Scherzkekses, Kraft. Ich habe gekündigt. Mit Mord will ich nichts zu tun haben. Ich dachte, das sei nur eine Frage des Geldes. Herr Kraft hat mir versichert, dass der Mann eines natürlichen Todes starb. Und er nur dafür sorgte, dass die Leiche verschwand. Und das werden Sie auch der Polizei erzählen. Ja, wie hoch ist die Belohnung? Pfui, Deibel. Sie denken auch immer nur an das eine. Na und? Ich stehe wenigstens dazu. Weshalb hat er Ihnen überhaupt von der Leiche erzählt? Er hat mir das Apartment überschrieben, damit sein Name aus allem raus ist. Und jetzt stecken Sie dafür mittendrin. Er hat ihn nicht umgebracht. Und seine junge Freundin? Ja, möglich. Aber weshalb sollte sie? Sie kannte den Toten. Vielleicht lockte sie ihn in das Apartment, erschoss ihn und wollte Kraft damit erpressen. Sie wusste natürlich, dass Kraft die Leiche verschwinden lassen würde. Viel zu kompliziert. Es gibt sicher eine einfachere Erklärung, aber das ist Ihr Job. Mein Job ist es, meine eigene Haut zu retten. An meine Haut dachte wieder niemand. Obwohl sie im Winter spröde wird und austrocknet, hetzte man mich durch die Stadt von einer Verdächtigen zur nächsten. Ich fand Frau Kramer und Herrn Kraft am Tatort friedlich vereint. Bei ihnen war auch noch ein junger Mann, der nicht sehr glücklich aussah. Machen wir es kurz. Das hier ist der Mörder. Ich bin kein Mörder. Es war ein Unfall. Das spielt keine Rolle. Los, Nathalie, erzähl, wie alles geschah. Wagner war selber schuld. Es war seine Idee. Sich erschießen zu lassen. Eine seltsame Idee. Ich hatte ihm von dem Apartment erzählt. Er fragte mich, ob ich für ihn etwas arrangieren könne. Er bot mir einen Tausender. Sie haben mit ihm geschlafen? Nein, ich habe ihm Pat vermittelt. Das bin ich. Und das in meinem Appartement. Tu jetzt nicht so prüde. Wagner war begeistert. Ich gab ihm einen Schlüssel und bestellte Pat für einen Nachmittag. Das bin ich. Das wissen wir schon. Jetzt musst du weiter erzählen. Er wollte, dass ich ihn bedrohe. Das törnte ihn an. Er gab mir eine Pistole, zog sich aus und ich musste mich auch ausziehen und auf ihn zielen. Ein absurdes Schauspiel und das in meinem Appartement. Dann löste sich plötzlich ein Schuss. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die Pistole echt ist und geladen. Ich erschrak fürchterlich. Der Mann war sofort tot. Ich zog mich an und rannte weg. Später kam dann ich und fand die Leiche. Den Rest kennen Sie. Ich dachte, Pat hat durchgedreht. Ich machte den Vorschlag, die Leiche verschwinden zu lassen. Und ich rief Sie an, Maloney, weil ich keine Erfahrung hatte im Umgang mit Leichen. Und weshalb deckten Sie ihn? Wen? Er meint Pat. Das bin ich. Er ist mein Bruder. Eine nette Familie. Jetzt, wo Sie alles wissen, Maloney, verraten Sie mir doch sicherlich, was es kostet, das alles zu vertuschen. Als neu gewählter Gemeinderat kenne ich mich da noch nicht so gut aus. Aber man hört ja einiges. Ich langte kräftig zu und erwischte das Kinn des Gemeinderates mit voller Wucht. Er taumelte durch sein Apartment und landete schließlich auf dem neuen Stuhl. Die Geschichte war ein gefundenes Fressen für die Presse. Gemeinderat Kraft trat zurück und widmete sich fortan wieder dem Geldverdienen und seiner bedauernswerten Frau. So geht das.